das für mich nur eine Wahl. Ich nehm dich mit, damit wir einmal ausgehen und geh mit dir ins Hotel Latinal. Hier wird man ja so gut bedient und später trinkt man auch eine gute Flasche Wein. Bis die Lichter ausgehen und dann die nach Haus gehen, schlappt man ab und hört dann auf Musik. Man kann später tanzen, sich dabei umarmen und singt dieses Lied dabei nochmal. Dieses Lied dabei nochmal. Wenn wir heute Abend einmal ausgehen, so gibt es für mich nur eine Wahl. Ich nehm dich mit, damit wir einmal ausgehen und geh mit dir ins Hotel Dagmar. Hier wird man ja so gut bedient und später trinkt man auch eine gute Flasche Wein. Bis die Lichter ausgehen und dann die Nacht ausgehen, schlappt man ab und hört danach Musik. Man kann später tanzen, sich dabei umarmen und singt dieses Lied dabei nach.